Und ich habe euch ja schon gesagt, dass wir jetzt in diesen nächsten Happy Donnerstagen werde ich nochmal so richtig zurückgreifen auf die Grundlagen des Glaubens sozusagen. Die Grundlagen. Und ich sage dir eins, diese Grundlagen sind nicht nur wichtig für Leute, die vielleicht neu dazukommen oder die zum ersten Mal da sind oder zum zweiten Mal oder sich gerade bekehrt haben oder was auch immer, sondern diese Grundlagen sind immer wieder neu wichtig für jeden von uns. Weil wenn du auf die Dauer ein Haus baust, ohne dass es fest auf dem richtigen Fundament steht, dann kann es sein, dass du irgendwann mal irgendwo hingebaut hast, so wie beim schiefen Turm von Pisa, und du hast irgendwann mal zur Seite gebaut und du stellst plötzlich fest, oh, irgendwie, so geht's ja gar nicht. Plötzlich steht, oder kennst du diese Fachwerkhäuser in manchen alten Dörfern, wo so die Häuser unten steht, noch richtig schön gerade an der Straße und dann das erste Stock, der hängt schon so ein bisschen schief rüber und der nächste noch ein bisschen schiefer. Ja, woran liegt das? Sie haben irgendwann in ihrem Bauen den Bezug zum Fundament verloren und sie haben immer nur noch das nächste Stockwerk gesehen und dachten, ja, das passt schon noch ungefähr, im Vergleich zum nächsten Stockwerk passt schon noch, aber im Vergleich zu ganz unten hat es schon nicht mehr gepasst. Und deswegen kannst du dann diese Häuser bewundern, die dann so richtig in die Straßen reingebaut sind und so richtig schief und krumm sind. Ja, von der Architektur her schon. Die sind nicht nur abgesunken, so wie der schiefe Turm von Pisa, sondern die sind tatsächlich so gebaut. Ja. Und das ist faszinierend. Ja. Aber es hängt damit zusammen, dass offensichtlich die Bauleute, während sie nach oben gebaut haben, den Bezug zum Fundament verloren haben. In manchen christlichen Leben sieht es ein bisschen ähnlich aus und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Bezug zum Fundament nicht verlieren. Amen. Und deswegen ist es so gut, dass wir auf einem festen und klaren und sicheren Fundament stehen. Halleluja. Bist du damit einverstanden? Gut. Wir nehmen das auch auf Video auf, auch für zukünftige Grundkurse oder was auch immer wir dann haben werden. Das heißt, wir beginnen jetzt einfach mit der Videoaufnahme. Und wir werden heute Abend beginnen, die erste Lektion sozusagen oder die erste Grundlage, die ich heute Abend lehren möchte, ist ganz einfach, nämlich, was ist ein Christ und wie wird man ein Christ? Ist interessant, gell? Was ist ein Christ und wie wird man ein Christ? Dazu ist es ganz interessant, mal in die Bibel zu schauen, weil das ist nämlich unsere Grundlage. Und da können wir reinschauen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, Vers 26, an die Stelle, wo in der Apostelgeschichte zur Zeit der ersten Jünger die zum ersten Mal überhaupt der Begriff Christen aufgekommen ist. Und das ist ganz interessant, was da steht. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 11, 26, er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, heißt es da, also in dem Fall von Barnabas. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Vers, Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Halleluja. Du denkst auf den ersten Blick, was hat es jetzt damit zu tun, was ein Christ ist? Ich sag dir, da steckt ganz schön viel drin. Das heißt hier zum Beispiel, was ein Christ ist. Es heißt hier, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Wer wurde also Christ genannt? Christ wurde genannt ein Jünger. Ein Jünger, was ist ein Schüler? Was ist ein Jünger? Es ist ein Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler, der einem Meister folgt, der Lehre eines Meisters folgt und der gleichzeitig wiederum die Lehre seines Meisters weitergibt. Deswegen heißt es hier, sie lehrten in Antiochia eine große Menge des Volkes. Damit waren sie Jünger. Sie waren Jünger eines Meisters, genauer gesagt, sie waren Jünger eines ganz bestimmten Meisters, deswegen wurden sie nämlich Christen genannt. Sie hätten ja auch, was weiß ich, Bhagwaniten genannt werden können oder keine Ahnung, Krishna, wie heißen sie, Krishna-Jünger oder wie auch immer, verstehst? Aber sie wurden eben nicht irgendwas genannt, sondern sie wurden Christen genannt. Warum wurden sie Christen genannt? Weil sie die Schüler sozusagen mit anderen Worten, waren einer ganz bestimmten Person, nämlich der Person Jesus Christus. Halleluja. Und damit wiederum nicht irgendeiner Person, die zu dieser Zeit ja schon nicht mal mehr auf dieser Erde war, weil Jesus Christus war zu dieser Zeit längst im Himmel und er hatte längst das Erlösungswerk vollbracht. Sie waren Jünger geworden einer geistlichen Persönlichkeit, die in einer Dimension lebt, seitdem er auferstanden ist, die weit über der irdischen Dimension steht. Sie wurden Jünger einer übernatürlichen Persönlichkeit. Sie waren nicht mehr Jünger einer sichtbaren Persönlichkeit, sondern sie waren Jünger einer unsichtbaren Persönlichkeit. Sie waren Jünger nicht irgendeines Jesus von Nazareth, sondern sie waren Jünger des Jesus von Nazareth, der gestorben, auferstanden und sich zur Rechten des Vaters wieder in den Himmel gesetzt hatte. Sie waren nicht einfach Jünger, das ist ganz wichtig, weil manche haben da ein falsches Verständnis an unserer Gesellschaft. Sie waren nicht einfach nur Jünger eines guten Menschen, verstehst du, das will ich dir damit sagen. Sie waren nicht nur Jünger eines tollen Vorbilds, den sie irgendwie erlebt hatten, wo sie sagten, so, jetzt bin ich eben der Jünger von dem, weil der war so toll, so wie manche heutzutage sind Jünger von irgendeinem Philosophen, der schon lang tot ist, oder sie sind Jünger von Bhagwan, der schon lang tot ist, und so weiter und so fort. Sie sind Jünger von irgendwelchen Vorbildern. Die Christen, die Christen genannt wurden, waren nicht einfach nur Jünger von einem Vorbild, von einem guten Menschen, von einem Jesus, der eben ganz tolle Sachen gemacht hat und der für tolle Sachen steht und für Liebe und so weiter und so fort, sondern sie waren Jünger tatsächlich einer geistlichen Persönlichkeit, die für etwas ganz Bestimmtes stand, nämlich für das Erlösungswerk dessen, was am Kreuz von Golgatha passiert war, und der nicht nur dafür stand, sondern der selber dieses Erlösungswerk vollbracht hatte, gestorben war für die Sünde der Menschen und der auferstanden war nach 3 Tagen aus den Toten und sich zur Rechten Gottes gesetzt hatte und von dort aus seinen Geist in die Jünger gesandt hatte. Das heißt, sie waren mit anderen Worten Jünger einer übernatürlichen himmlischen Person. Und nicht nur einer übernatürlichen himmlischen Person, sondern der übernatürlichen himmlischen Person schlechthin, des Sohnes Gottes, dessen, den der Vater gesandt hatte, um dieses einzigartige Erlösungswerk zu vollbringen. Sie waren Jünger, nicht beliebig austauschbar, sondern sie waren Jünger von diesem einen, bei dem es keinen anderen mehr gibt. Verstehst du? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Davon waren sie Jünger. Sie waren also nicht, weißt du, ein Jünger ist nicht einer, wie es heutzutage viele Menschen machen. Ein Jünger ist nicht einer, der sich einfach von seinem Meister so das raussucht, was ihm daran gefällt. Ja, also gibt es so ein paar Aussagen, die gefallen uns in der Bibel, was Jesus so gesagt hat, so ein paar schöne Sachen wie, keine Ahnung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Das gefällt jedem, oder? Ist immer gut, ja? Aber weißt du, ein Jünger ist nicht nur einer, der sich das raussucht, was ihm jetzt gerade so gefällt und sagt, okay, das ist so mein Vorbild, das gefällt mir. Also da, doch, Jesus hat wirklich einige sehr gute Sachen gesagt und das hole ich mir so in mein Leben hinein. Aber dann hat er noch andere Sachen gesagt und damit kann ich nicht so viel anfangen oder da bin ich anderer Meinung. Verstehst du, das wäre kein Jünger. Das wäre vielleicht einer, der sich beschäftigt mit jemand, ja? Viele Menschen beschäftigen sich mit Jesus. Aber nicht so viele, wie sich mit Jesus beschäftigen, sind tatsächlich Jünger von Jesus. Das heißt, ein Jünger ist einer, der dem, von dem er der Jünger ist, nachfolgt und alles, was ihn ausmacht, möchte er lernen, möchte er aufnehmen. Ist sein Meister, verstehst du? Ist sein Weg, ist sein Lehrer, ist der, den er aufnehmen will und der, den er auch wieder weitergeben will. Er ist ein Jünger geworden, das heißt, er folgt ihm in allem nach. Du kannst es sehen, wenn heutzutage irgendwo ein Guru auftritt und er hat Jünger, dann sehen alle, die ihm nachfolgen, so aus wie der Guru. Die lassen sich den gleichen Bart wachsen, das gleiche Gewand. Verstehst? Das Gute an Jesus ist, er hat nicht von dir verlangt, dass du den gleichen Bart hast wie er, dann hätten die Frauen sowieso schon ein Problem. Es geht bei Jesus nicht um was Äußeres, verstehst du? Es geht ihm nicht um äußere Nachfolge. Es geht ihm nicht darum, dass du jetzt ein Gewand hast wie er oder so. Sondern es geht um eine innere Nachfolge. Das heißt, um eine geistliche Nachfolge. Es geht darum, einfach diesen Geist von Jesus immer mehr in dir aufzunehmen und weiterzugeben. Halleluja. Ein Student der Wege von Jesus, könntest du auch sagen. Ein Student dessen, wie Jesus ist, ein Aufnehmen, wenn du plötzlich merkst an einer Stelle, oh, da ist er ganz anders, als ich es bisher gedacht habe, der dann nicht sagt, oh nein, aber das kann ich mir so nicht vorstellen, sondern der dann sagt, okay, wenn er da ein bisschen anders ist, als ich mir bisher vorgestellt habe, dann könnte es ja sein, dass ich mich verändern muss. Schicki. Weil ich ja sein Jünger bin, verstehst? Ein Jünger verändert sich in das Bild seines Meisters. Und er wird automatisch alle um sich herum mit diesem Bild seines Meisters beeinflussen. Deswegen heißt es, sie lehrten die Volksmenge. Sie gaben das weiter, was sie selber aufgenommen hatten. Sie saßen sozusagen zu den Füßen ihres Meisters, nahmen ihn auf im Geist. Jetzt, er war ja nicht mehr physisch unter ihnen, sondern er war im Himmel. Aber sie nahmen seinen Geist auf, bewusst, und sie gaben das weiter, was sie empfingen. Eine vollkommen übernatürliche Sache. Indem sie Jünger von Jesus geworden waren, waren sie Jünger eines neuen Reiches geworden. Weil, das steht jetzt hier nicht in diesem Vers, aber die Bibel lehrt es, dass Jesus der König eines neuen Reiches ist. Jesus selber, als er über diese Erde ging, hat immer vom Reich Gottes gepredigt. Er hat eigentlich genauer gesagt, das Reich Gottes gepredigt. Er hat gepredigt, als er auftrat, Markus 1,15, hat er als erstes gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist zum Greifen nahe gekommen. Und dann hat er gesagt, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Mit anderen Worten, Jesus kam und sagte, ich bin hierher gekommen, um euch ein neues Reich zu zeigen. Ein Reich, das ihr auf dieser Welt bisher noch nicht kennengelernt habt. Und das auf dieser Welt sonst nicht regiert. Aber es regiert im Himmel. Weil Jesus kam vom Himmel und er ging wieder in den Himmel. Und er brachte ihnen dieses Reich. Und er sagte, kehrt um und glaubt die gute Nachricht, dass tatsächlich das Reich der Himmel, das Reich Gottes, jetzt für euch zum Greifen nahe ist. Was ist das für ein Reich? Ist es ein natürliches Reich? Ein menschliches Reich? Oder ist es vielmehr ein übernatürliches Reich? Ein übernatürliches Reich. Ein 100% übernatürliches Reich. Mit anderen Worten, die Jünger waren Jünger eines übernatürlichen, überirdischen Reiches. Oi, oi, oi, oi, oi. Sie waren Jünger eines Reiches aus einer anderen Dimension, von einer anderen Ebene. Wenn die Menschen diese Jünger in Antiochia lehren hörten, dann sagten sie, oh, da ist irgendwas dahinter. Das sind nicht nur Aussagen, die meinem Verstand irgendwie zwicken oder gefallen oder nicht so gefallen oder wie auch immer, sondern da ist eine Substanz dahinter, die diese Jünger mit sich tragen. Und diese Substanz ist nicht von dieser Welt. Diese Substanz kommt vom Himmel. Diese Substanz ist der Himmel selber. Und diese Substanz nahmen die Menschen um die Jünger von Antiochia auf. Oi, oi, oi. Und dann heißt es, man nannte sie Christen. Diese Leute nannte man Christen. Was nennt man also zum Beispiel keinen Christen nach der Bibel? Ein Christ ist keiner unbedingt, der von Geburt an irgendwo in seinem Pass drinstehen hat, evangelisch oder katholisch oder was auch immer. Egal, verstehst? Das hat mit Christen, mit der Definition von Christsein von der Bibel her, gar nichts zu tun. Oder ein Christ ist, dessen Onkel Pfarrer ist. Ja. Solche Beschreibungen habe ich schon gehört. Ich habe mal jemanden gefragt auf der Straße und habe gesagt, glauben Sie oder sind Sie Christ? Und dann sagte er, mein Onkel ist Pfarrer als Antwort. Sagte ihm, das ist zwar eine interessante Aussage, ich gratuliere Ihnen dazu, aber was hat es damit zu tun, ob Sie Christ sind? Ja, mein Onkel ist auch irgendwas. Nur weil mein Onkel Mercedes baut, bin ich noch lange kein Mercedes. Verstehst? Also ein Christ wird nicht definiert durch äußere Kennzeichen in erster Linie, sondern ein Christ wird definiert durch eine geistliche Verbindung. Eine geistliche Verbindung in ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, und durch eine geistliche Verbindung zum Herrn dieses Reiches, das nicht von dieser Welt ist, nämlich zum Herrn Jesus Christus. Deswegen heißt er Christ. Durch die Verbindung zu Jesus wirst du Christ. Durch die persönliche Gemeinschaft mit Jesus wirst du Christ. Ansonsten kannst du vielleicht auch geistlich sein, es geht auch, du kannst Verbindung haben zu irgendwelchen geistlichen Dimensionen, zum Beispiel in der Esoterik haben Leute Verbindungen zu geistlichen Dimensionen oder Bhagwan hat sicher auch Verbindungen in irgendeine geistliche Dimension, nur ich möchte ungern in diese geistliche Dimension hineinkommen, weil das nicht die Dimension Gottes ist, verstehst du? Es ist nicht die göttliche Dimension, weil Bhagwan ist nicht der Herr der Herren. Ich weiß nicht, warum ich heute jetzt immer diesen Bhagwan erwähne, keine Ahnung, er ist auch schon lange tot. Vielleicht, weil ich als Jugendlicher immer in die Backwand-Disco gegangen bin. Da hing so ein Bild an der Wand immer, da war der Backwand drauf. Ja klar, weil es dann der Backwand-Jünger. Hat mich damals wenig getatscht, aber ich bin deswegen kein Backwand-Jünger geworden, glücklicherweise. Damals hat er sogar noch gelebt, aber... Also du bist nicht der Jünger irgendeiner geistlichen Ebene oder irgendeiner geistlichen Sphäre geworden, sondern die Christsein definiert sich durch die persönliche Verbindung zu Jesus Christus. Wer eine persönliche Verbindung zu Jesus Christus hat, kann Christ genannt werden. Wer sie nicht hat, kann nicht Christ genannt werden. Christsein ist kein Verhalten. Das denken auch manche, ja, der ist Christ, ja, der verhält sich total christlich. Die Frage ist immer, was ist es? Okay, der tut niemandem was Böses, der ist nicht selbstsüchtig und so weiter. Ja, das stimmt alles, das ergibt sich alles aus der Verbindung zu Jesus Christus, aber nur, dass du dich so verhältst. Jemand hat mal, die Mutter eines Freundes hat mal, als ich auch Jugendlicher war, hat immer gesagt, man kann auch ohne diese Verbindung zu Jesus ein guter Mensch sein. Und da sage ich, ja, natürlich kann man das. Das hat halt mit Christsein nichts zu tun. Ja, das ist halt sicher. Ich meine, wenn du dich entscheidest, ein guter Mensch zu sein, dann bis zu einem gewissen Punkt schaffst du es. An einem bestimmten Punkt kommst du wahrscheinlich an die Grenzen, wenn es dann zum Beispiel um Feindesliebe geht und so Sachen. Dann kommst du irgendwann an die Grenzen oder... oder wenn du wirklich so stark verletzt wirst, ja, dass es wirklich tief geht, dann kommst du auch an deine Grenzen. Dann wird es allerdings interessant, wenn du nämlich dann eine Verbindung zu Jesus Christus bekommst, dann merkst du plötzlich, dass dieses Leben mit ihm grenzenlos ist. Das heißt, dann werden deine Grenzen gesprengt. Plötzlich merkst du, dass du zu Dingen befähigt wirst, die du von dir aus gar nicht tun könntest. Weil du sie nur aus Gott heraus, oder weil sie nur aus Gott heraus überhaupt möglich sind. Zum Beispiel die Feinde zu lieben, glaube ich, ist nur aus Gott heraus so wirklich, also bis in letzter Konsequenz. Ja, so wie Jesus am Kreuz, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er am Kreuz hing und wirklich die extremsten Qualen hatte, das ist nur übernatürlich möglich. Aber aus der Verbindung zu Jesus Christus ist es möglich. Also ein Christ ist einer, der aufs Engste mit Jesus Christus verbunden ist und damit der Jünger eines übernatürlichen Reiches ist. Und damit jemand ist, der einen direkten Draht in den höchsten Raum, in die höchste Zentrale sozusagen des Universums hat, im Geist. Amen, weil Jesus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Halleluja. Okay, wie wird man jetzt Christ? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie wird man jetzt Christ? Hat dir das jetzt schon mal weitergeholfen? Bist du dir bewusst geworden, ob du Christ bist oder nicht? Okay. Ja, das ist manchmal ganz gut, wenn du dir ganz neu klar wirst, bin ich eigentlich Christ, verstehst? Ja, manche Leute haben, ohne es zu merken, ihr Christsein verloren. Sie haben gesagt, oh, ich bin in einer total starken Kraft und wow, die Kraft Gottes geht total ab bei mir und alles. Aber die Verbindung zu Jesus war nicht mehr da. Dann bist du kein Christ mehr in dem Moment, weil die Verbindung zu Jesus macht das Christsein aus. Okay? Also, wie wird man Christ? Ich sag mal so, um tatsächlich Jünger dieses Reiches, und das wird dich vielleicht jetzt auch in seiner Konsequenz doch nochmal neu überraschen, aber um tatsächlich Jünger dieses übernatürlichen himmlischen Reiches, also dieses übernatürlichen himmlischen Herrn zu sein, braucht es einen radikalen Bruch mit dem Reich dieser Welt. Weil Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, ein Jünger seines Reiches zu sein, bedeutet gleichzeitig ein totaler Bruch mit dieser Welt. Jesus drückt es so aus. Jesus sagt es ganz klar. Er sagt dir genau, wie das aussieht. Johannes 3, Vers 3. Er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, nämlich Nikodemus in dem Fall, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, um in ein Jünger dieses Reiches zu werden, das ich euch predige, um dieses Reich Gottes, das zum Greifen nahe ist, tatsächlich zu ergreifen, gibt es nur eine Möglichkeit für dich. Du musst von Neuem, ganz neu, geboren werden. Wow, und dann sagt natürlich Nikodemus, was der normale Mensch jetzt auch sagt, ja, wie soll das gehen? Ja klar, sagt er, wie soll das gehen? Ich bin einmal geboren, meine Mutter hat mich zur Welt gebracht, bin jetzt hier und was, wie soll ich jetzt von Neuem geboren werden? Glauben wir jetzt an die Reinkarnation oder was? Oder was ist das jetzt? Verstehst? Und das Wort Gottes erklärt dir, er sagt, diese neue Geburt, das sagt Jesus dann weiter, in Johannes 3 sagt er weiter, kann nur aus dem Geist heraus passieren. Es ist eine geistliche neue Geburt. Du musst von Neuem geboren werden, heißt, du musst neu werden aus dem Geist heraus. Der Geist Gottes muss in dir ein Werk der Neuschaffung vollbringen. Und mit dieser Neuschaffung passiert ein Schnitt und das alte natürliche Leben bleibt hinter dir und du empfängst ein völlig neues, übernatürliches, göttliches, vom Himmel inspiriertes, Jesusgemäßes, schicki Leben. Ein gutes Leben. Es ist ein sehr gutes Leben. Es ist das beste Leben. Aber du musst dieses neue Leben empfangen. Du musst von Neuem geboren werden. Aus Gott heraus. Pass auf, ein Mensch, der von Neuem geboren wird, wird in dem Moment erstens herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, Kolosser 1,13, und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, du wirst rausgeholt aus dem Machtbereich dieser Welt, wo der Teufel der Herr ist, was du sehen kannst an all diesen negativen Dingen, die es in dieser Welt gibt, die werden ja nicht von Gott bewirkt. Weißt du, die Frage, warum lässt Gott das zu oder gar noch Gott die Schuld dafür in die Schuhe geben, schieben, wenn jemand ein Flugzeug abstürzen lässt, zum Beispiel mutwillig, weißt du, das ist ja nicht Gott. Das ist ja nicht Gott dafür verantwortlich. Sondern das ist ja der Teufel pur. Verstehst? Ich meine, manche sagen, ich glaube nicht an Teufel, ja, dann schau dich halt mal um, was ist das? Ist es Gott? Weißt du, für mich ist es Blasphemie, wenn jemand sagt, wie konnte Gott uns das zumuten oder so. Also es hat ja nicht Gott zugemutet. Da steckt ja andere Kraft dahinter. Ist ja nicht die Liebe, ist ja nicht der Gott, der sich in der Bibel offenbart, sondern ist ja der Teufel. Verstehst? Also gibt es zwei Reiche. Es gibt das Reich der Liebe, des Sohnes der Liebe, das Reich Jesu Christi. Und es gibt das Reich des Teufels, wo der Mensch versklavt ist unter die Natur Satans und deswegen Dinge tut, die du selbst mit deinem Verstand kaum mehr verstehen kannst. Aber er tut sie, weil er von anderen Geistern geleitet wird. Wo kommen diese anderen Geister her? Aus dem anderen Machtbereich, nämlich dem Machtbereich der Finsternis. Wenn du von Neuem geboren wirst, wirst du von dem Machtbereich der Finsternis rausgenommen und du wirst versetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, da, wo der Teufel keinen Zugang mehr hat. Halleluja. Da kannst du mal sagen, danke Jesus. Ja? Danke Jesus. Danke Jesus, dass wir versetzt sind, raus aus dem Machtbereich der Finsternis und hinein in den Machtbereich der Liebe. Es geschieht durch die neue Geburt. Das Zweite, was das Wort sagt, was passiert durch die neue Geburt ist, du wirst von einem Teilhaber der Natur Satans zu einem Kind Gottes und damit zum Teilhaber der Natur Gottes. Johannes 3, Vers 1, ist der erste, 1. Johannes 3, Vers 1, Entschuldigung, ist der erste, heißt es, ich weiß auch nicht, heißt 1. Johannes 3, Vers 1, kannst du es dir notieren, 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, welch eine Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Amen. Das heißt, du wirst zu einem Kind Gottes. 2. Petrus 1, 4 heißt es, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Vorher waren wir Teilhaber der Natur Satans. Jesus sagt das immer wieder zu den Leuten. Er sagt, euer Vater ist der Teufel. Schon klar. Also Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen. Weißt du, Jesus war nicht so ein wischiwaschi humanistischer Rumschwätzer, der irgendwie allen gefallen wollte. Sondern wenn Jesus heute auftreten würde, dann würde er in manchen Kirchen einfach auftreten und sagen, wisst ihr was? Ihr habt die Natur Satans. Ihr müsst erstmal von Neuem geboren werden. Das würde er ganz klar sagen. Das sagt er auch. Jetzt zum Beispiel durch mich. Ja, sicher. Verstehst? Sein Wort ist scharf. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist nicht irgendwie so wischiwaschi. Das ist schon sehr klar. Entweder du bist im Machtbereich der Finsternis und damit bist du Teilhaber der Natur des Teufels und damit, weißt du, für jemanden, der das mal realisiert hat, ist es alles, was in dieser Welt passiert, gar nicht so unverständlich. Warum tun Leute so verrückte Sachen? Warum gibt es Amokläufer? Warum gibt es Selbstmordattentäter? Warum gibt es alle diese verrückten Dinge? Das kannst du ja nicht mit deinem Verstand erklären. Manche Menschen, weißt du, du liest Artikel darüber und dann denkst du, die Welt glaubt, dass sie alles mit dem Verstand erklären kann. Ich sag dir, wenn man so ein Flugzeug mit 150 Leuten zum Absturz bringt, das vorher genau plant, mutwillig, alles, meinst du, das kannst du mit dem Verstand noch erklären, dass jemand sowas macht? Da können Sie jetzt noch 2 Jahre suchen, was die Erklärung dafür ist. Weißt du, die Erklärung ist ganz einfach. Da ist ein anderer Geist am Werk. Und Geist ist stärker als Materie. Geist ist stärker als Verstand. Und selbst wenn dein Verstand, hast du schon mal, ich meine, jetzt denk nur mal zurück, als du vielleicht noch nicht von neuem geboren warst und in deinem alten Leben noch warst, hast du da vielleicht manchmal erlebt, dass du Sachen eigentlich nicht tun wolltest, aber irgendwie hattest du den Zwang, die trotzdem zu tun. Kennt sowas jemand, sowas irgendjemand? Irgendwann mal. Du wusstest eigentlich, das ist nicht gut und ich will das eigentlich auch nicht und es tut mir nicht gut und trotzdem war ein Zwang in dir, der gesagt hat, ich muss das machen und du hast es gemacht. Stimmt's? Die anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, sind nicht ehrlich, aber... ja, ist so. Verstehst? Kann sich jeder von uns melden. Was ist es? Es ist einfach die Übernahme eines anderen Geistes, der stärker ist als dein Verstand. Weil dein Verstand sagt, es ist nicht gut. Wie viele Ehemänner hat eigentlich ihr Verstand gesagt, es ist dumm, die Ehe zu brechen? Und sie haben es trotzdem getan. Also ich frage jetzt nicht euch hier. Also ich meine nur allgemein. Verstehst? Der Verstand sagt, es ist total dumm. Das zerstört mein Leben. Das bringt alles durcheinander. Aber irgendetwas hat es ihn trotzdem tun lassen. Warum? Weil da ein Geist kam, der stärker ist als der Verstand. Geist ist stärker als Verstand. Wenn du unter dem Machtbereich der Finsternis bist, dann haben Geister Zutritt. Und dann kann mal heute der Geist durch dich wirken und mal morgen der. Heute wirkt ein Geist der Sucht durch dich, morgen wirkt ein Geist des Ehebruchs durch dich, übermorgen wirkt ein Geist der Wut durch dich, am nächsten Tag wirkt ein Geist, was auch immer, durch dich. Lüge oder sonst was. Wirkt einfach durch dich. Verschiedene Geister wirken durch dich. Wenn du aber rausversetzt bist aus dem Machtbereich der Finsternis, dann haben diese Geister keinen Zutritt mehr zu dir. Weil du jetzt im Reich des Sohnes deiner Liebe bist. Und genau das, sagt Gott, passiert, wenn du von Neuem geboren wirst. Du wirst rausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis, reinversetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Du wirst ein Kind Gottes mit der Natur Gottes, das befähigt ist zu tun, was Gott will. Und nicht mehr gezwungen ist, zu tun, was der Teufel will. Amen. Mit anderen Worten, du wirst frei. Halleluja. Eieieiei. Schicki. Und der Schlüssel ist die neue Geburt. Okay? Jetzt die Grundlage. Nur damit du jetzt nicht verunsichert bist. Und manche sagen jetzt schon, bin ich wirklich von Neuem geboren? Ich bin gar nicht sicher. Neulich hatte ich auch noch so einen Zwang. ja. Also jetzt nicht ein Flugzeug abzustürzen vielleicht, aber... Ja. Weißt du, jetzt ist ganz wichtig. Was ist die Grundlage für die neue Geburt? Woher weißt du, ob du von Neuem geboren bist? Was gibt dir die Sicherheit, ob du von Neuem geboren bist? Ist es ein bestimmtes Erlebnis? Ist es ein bestimmtes Gefühl? Ist es ein bestimmtes, ich sag nicht, dass 10 Leute um dich herum plötzlich sagen, du bist von Neuem geboren. Ich habe es genau gesehen. Oder was ist es? Was gibt dir die Sicherheit, man könnte ja auch die Frage ja so stellen, was gibt dir die Sicherheit, dass du Christ bist? Im Endeffekt. Dass du zu ihm gehörst. Was gibt dir die Sicherheit? Einige rufen schon. Das Wort, ja, sag es. Das Wort Gottes. Das, die einzige sichere Grundlage, die wir haben, um zu wissen, ob wir zu Gott gehören oder nicht, ist das, was das Wort Gottes uns sagt. Und deswegen ist für die neue Geburt das entscheidend Wichtige, dass wir uns auf das stellen, was dieses Wort sagt. Und nicht auf das, was unser Gefühl sagt. Und nicht auf das, was Menschen Meinungen sagen. Sondern das Wort Gottes. Das heißt, im Psalm 119, 89, in Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmel. Das heißt, dieses geoffenbarte Wort Gottes, oder Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Weißt du, dieses Wort Gottes in der Bibel aufgeschrieben, gibt dir die feste Grundlage, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, auch wenn dein Gefühl vielleicht was ganz anderes sagt, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, die im Wort Gottes stehen. So, was sind die Voraussetzungen? Jetzt wird es ganz konkret. Johannes 1, Vers 12. Ich gebe dir zwei Bibelstellen, sind eigentlich nur wichtig. Kannst du dir notieren. Johannes 1, Vers 12 und Römer 10, Vers 9. Das sind die entscheidenden Dinge. Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn, nämlich Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, also nicht aus dem Geschlecht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, was sagt er dir? Er sagt dir, wenn du Jesus Christus aufnimmst, dann gibt er dir damit das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Keine andere Voraussetzung. Sagt, wenn du ihn aufnimmst, wann bist du rechtlich gesehen aus der Sicht Gottes ein Kind Gottes? Nach diesem Vers. Wenn du ihn aufnimmst und an seinen Namen glaubst. Man könnte aber allerdings auch so sagen, du kannst ihn gar nicht aufnehmen, wenn du nicht an ihn glaubst. Weil du kannst nichts aufnehmen, woran du nicht glaubst. Und du sagst, okay, nimmst du jetzt Jesus auf? Ja, ich nehme jetzt Jesus auf. Wenn du aber gar nicht glaubst, dass es ihn gibt und dass er auferstanden ist und dass er lebt, kannst du ihn ja nicht aufnehmen. Weil was sollst du denn aufnehmen? Wenn er nicht im Geist da ist, wenn er nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist, kannst du ihn ja nicht aufnehmen. Logisch, ne? Das heißt, du nimmst ihn auf, weil du glaubst, dass er auferstanden ist. In dem Moment, wo du ihn aufnimmst, weil du glaubst, dass er auferstanden ist, sagt das Wort Gottes, wirst du von neuem geboren. Römer 10, Vers 9. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt Paulus, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit anderen Worten, wenn du mit deinem Herzen glaubst, Jesus ist auferstanden von den Toten, du nimmst ihn in dir auf, du sagst also bewusst, Jesus, komm in mein Leben, ich nehme dich auf, dich den Auferstanden, ich nehme dich auf in mein Leben, ich entscheide mich, jetzt dein Jünger zu sein, das heißt ja, ihn aufzunehmen, und du bekennst mit deinem Mund, dass er dein Herr ist. Sag mal, Jesus ist mein Herr. Dann sagt das Wort Gottes, dann wirst du errettet. Das heißt, dann bist du herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist mit anderen Worten von neuem geboren. Halleluja. Dann bist du von neuem geboren. Also du kannst jetzt ganz einfach den Test machen. Du kannst sagen, glaube ich mit meinem Herzen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Sagen, glaube ich mit meinem Herzen, ja. Okay, habe ich ihn bewusst aufgenommen? Habe ich gesagt, Jesus, sei du mein Herr, ich nehme dich auf in mein Leben, ich folge dir nach, ich bin dein Jünger, ich nehme dich auf. Habe ich das bewusst gesagt? Bekenne ich es? Auch dann, wenn zum Beispiel Menschen mich fragen, so, glaubst du an Jesus? Ja, Jesus ist der Herr meines Lebens. Bekenne ich, dass Jesus der Herr meines Lebens ist? Dann sagt das Wort Gottes, dann bist du von neuem geboren. So einfach. Und somit keine Möglichkeit mehr für den Teufel, dir was anderes einzureden. Amen. Wie du dich jetzt heute Abend gerade fühlst. Oh, ich fühle mich, weißt du, manche sagen, ich fühle mich wie neu geboren. Kennst du es? Sie meinen was ganz anderes. Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade nicht wie von neuem geboren, aber du bist es trotzdem. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist. Vielleicht sagt dir irgendjemand was ganz anderes. Jemand sagt dir zum Beispiel, was, und du willst Christ sein? Wenn du darauf dein Fundament baust, dann bist du in dem Moment verunsichert. Wann weißt du, dass du Christ bist? Dann, wenn du dich auf das Wort Gottes gestellt hast und sagst, da steht's geschrieben, das ist ein Christ, so wird man ein Christ. Und genau das ist bei mir passiert. Genau das habe ich gemacht. Also bin ich ein Christ, also bin ich von neuem geboren, also bin ich im Reich des Sohnes der Liebe und nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Also ist es so. Ausatmen. Amen. Weil das ist ein Christ. So wichtig, dass du dieses Fundament hast. Und nicht irgendein gedankliches Fundament. Verstehst, wo du dir selber zurechtlegst. Ja, ich fühle mich jetzt als Christ, weil ich gerade so gute Sachen gemacht habe. Oh, immer an Weihnachten fühle ich mich so christlich, weil da spende ich immer ins SOS-Kinderdorf. Da fühle ich mich so enorm gut. Ja, weil du fragst Leute auf der Straße, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Und dann sagen sie, ja, natürlich glaube ich, dass du in den Himmel kommst. Und dann fragst du, warum gehst du davon aus, dass du in den Himmel kommst? Und dann sagen sie, ja, ich bin einfach ein guter Mensch und ich habe noch niemanden umgebracht. Und dann glauben sie, sie kommen deswegen in den Himmel. Das ist aber nicht das, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, es spielt überhaupt keine Rolle, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern das entscheidende Kriterium ist es, hast du Jesus Christus im Geist persönlich aufgenommen? Ist er der Herr deines Lebens? Dann bist du ein Christ. Ob du jetzt deswegen immer als Christ lebst, ist dann nochmal eine andere Sache. Da kommen wir dann noch dazu. Amen. Aber einer bist du in dem Moment. Und wenn das nicht bei dir passiert ist, bist du keiner, egal wie du lebst. Egal wie christlich du lebst sogar. Ich glaube, dass es Leute gibt, die leben christlicher als manche Christen. Wirklich. Trotzdem werden wir es im Himmel nicht wieder treffen. Sagst du vielleicht, es ist ungerecht. Nein, das ist sehr gerecht, weil Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes ist. Und an ihm vorbei gibt es keine Gerechtigkeit in Gott. Jeder andere, ich werde es dir nachher, in der zweiten Stunde werde ich das nochmal geben, in Römer 3, wo es heißt, dass alle gesündigt haben und der Gerechtigkeit Gottes ermangeln. Das heißt, selbst die, die meinen, oder es vielleicht sogar aus Sicht der Welt, viele gute Dinge getan zu haben, ja, die wirklich gute Dinge getan haben, haben trotzdem gesündigt. Halt in anderen Punkten. Und die einzige Chance, um gerecht zu werden, ist Jesus Christus. Also gibt es an ihm vorbei kein neues Leben. 2. Korinther 5,17 zum Abschluss der ersten Stunde. 2. Korinther 5,17. Ist jemand in Christus, das heißt, hat er ihn aufgenommen, lebt Christus in ihm, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Sag mal dann. Dann ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was ist das Alte? Das Alte ist das alte Denken der Welt. Das Alte ist das alte Leben nach Art der Welt. Das Alte ist das Handeln nicht gemäß dem Wort Gottes, sondern das Handeln gegenüber menschlichen Überlegungen und menschlichen Gedanken. Das alte Leben ist das Leben in Sünde. Das alte Leben ist einfach das alte, negative, unter den Teufel und seine Natur versklavte Leben. Was ist das neue Leben? Das neue Leben ist das Leben in Gott, wie im Himmel, so auf Erden, aus der Herrlichkeit in diese Welt hinein, aus Gott heraus, aus Christus heraus. Raus, in ihm, in seiner Liebe, in seiner Freude, in seiner Kraft. Das ist das neue Leben, das durch dich hervorkommt, wenn du ein Christ bist und dass du mehr und mehr zu leben lernst, wenn du ein Christ bist. Und darüber sprechen wir in der zweiten Stunde. Amen. Halleluja.